Ich werde in den Tümpel gehen, dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen. Doch der Mittag wirft den Schnee aufs Dach und auf die Gleise hinterm Tümpelstrand. Und der Sumpf, er steht so schwarz und leer. Weh, miau, weh. Und die Fische singen nicht mehr. Ohne dich ist alles doof, ohne dich. Mit dir stinkt es auch nach Hund, ohne dich. Ohne dich zähl ich Tapeten, ohne dich. Mit dir stehen die Tapeten, lohne nicht. Auf dem Wasser in den Gräben riecht es nun gut und ohne Leben. Und das Riechen fällt mir ach so schwer. Weh, mio, weh. Und die Fische zwitschern nicht mehr. Ohne dich ist alles doof, ohne dich. Mit dir stinkt es auch nach Hund, ohne dich. Ohne dich zähl ich Tapeten, ohne dich. Mit dir stehen die Tapeten, lohne nicht, ohne dich.